der Heimat an für Penner, Kinder, Tiere, Asylanten und Alt. Scheiße Wetter und viel Regen, ich glaube, das macht Menschen kalt. Mutter wohnt in meinem Haus, nichts gegen alten Ort. Wir haben eine andere Kultur, geht nichts schicken vor. Andere Kultur, andere Land, andere Welt, andere Welt. Andere Menschen, andere Leben, andere Geld, andere Geld. Aber was nützt Geld, denn es zählt die Wärme, das in diesem Land fehlt. Passiert, sind gekommen aus Straßenbahn, hatten Kleider und so Stiefel, wie Soldaten an. Leere, kahle Kopf, voll Schnaps, voll Bier oder voll Wein. Habe mich gesehen, dann geschreit, du Kanackenschwein. 100% Deutsch stand geschrieben, in Nacken. Ausländer raus, war gestickt, auf Jacken. Und in ihre Blick, wir töten Kanacken. 100% Deutsch, vielleicht geschrieben, auch auf Himmel. Deutschland, den Deutschen, sogar auf den Himmel. Ich bin gern fort, so schnell ich kann. Gefährliches Spiel, wer hat Angst vor deutschem Mann? 100% Deutsch, sag, was ist das? Blaue Auge, gelbe Haare und Hass, Hass. Hör auf! Warum du so dumm, Bruder, schau dich um. Wärme in diesem Land, bring keine Menschen um. Warum du so dumm, Bruder, schau dich um. Wärme in diesem Land, bring keine Menschen um. Deutschland hat die Freiheit und zwei Grundgesetze. Ein geschriebenes Buch und ein geschriebenes Herz. Geschriebenes Buch sagt alle Menschen hier gleich. Geschriebenes Herz sagt, das ist nicht so leicht, so leicht, so leicht. Frisch aus Ratingen, Ahmet Gündüz 2, hier ist dieses Stück und die Formation nennt sich Fresh Family. Hip-Hop ist ein Aspekt von neuer deutschsprachiger Musik, muss man auf jeden Fall sagen. Es wird gerne über Ausländerfeindlichkeit gerappt, aber es wird auch gerne über absolute Nonsense-Texte gerappt und wer da wirklich absoluter Spezialist ist, ist der Tobi und das Bo. Schon gehört mit der Atomkraftwerke. Ach ja, wieder eins hochgeflogen, war. Was ist ja mit dem Personal, Alzheimer, was vergessen. Ey, apropos, was sag ich mit deinen Extremen da? Ja, alles schön rosig, blutig, weißt du, ja, Kortison auf mir das und so. Und mit deinem Loch im Gesicht sieht auch gut aus. Das wird immer größer, ey. Echt? Mit dem Atomloch. Ja, was machen wir eigentlich morgen? Ey, so, was? Sag mal, weißt du das nicht, Alter? Morgen! Morgen geht die Bombe hoch, und wir gehen alle mit. Morgen geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Morgen geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Morgen geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Ja, morgen ist es dann wohl soweit, ne? Ja. Aber ich meine, heute haben wir noch, und dann machen wir noch ein bisschen Party und dann ist morgen alles vorbei, aber vielleicht ist es besser so, weil meine Mutter, offener Kopf, Gehirn fällt raus. Vater, Beine bis zum Stumpen abgelaufen, Blut. Tja, und die Schwester sieht auch nicht besser aus. Aber morgen ist ja alles vorbei, denn wir gucken zurück, solange wir noch können. Oh, heute ist der letzte Tag, an dem wir uns was gönnen. Morgen geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Morgen geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Morgen geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Morgen geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Pferdekopf? Ah, nee, danke, ich hatte schon Rattenflügel. Danke. Aber wie war denn das noch? Ach, wir wollten doch heute noch zur Party. Ja, genau. Zur großen Abschlussparty. Ja, das ist zur Elbe. Ja, wollen wir losgehen? Ja? Ja, okay, packen wir's. Hier, lass an der Elbe längs gehen, ja? Oh ja, klar, Schlanze. Ja. Oh, da können wir auch Dioxin alle rauchen. Cool. Cool. Das sind unsere letzten, weißt du warum? Ja, klar. Wir gucken zurück, solange wir noch können. Und heute ist der letzte Tag, an dem wir uns was gönnen. Morgen geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Morgen geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Bombe! Morgen geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Morgen geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Ich komme so auf die Party und geile Stimmung im Haus. Infinite Ride haben gespielt und aus mich setz ich nur hin neben so einem Mutanten und stoß mit dem GmbH an und so. Und da flippt den auch tatsächlich voll das Auge aus und so. Ich denke, oh Scheiße, alles blutig auf dem Teppich, ganze Soße und so. Und dann tanzt so einer und verliert voll den Arm. Aber ihm ist es voll egal, weil morgen. Morgen lachen wir alle, weil wir nicht mehr können. Morgen geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Morgen geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Gehen wohin? Morgen geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Morgen geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Morgen geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Ja, wohin? Morgen geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Morgen geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Die Bombe geht hoch und wir gehen alle mit. Hey Leute, wisst ihr, was in 10 Sekunden passiert? In 10 Sekunden ist es 12 Uhr. Noch 10 Sekunden. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Und Stille, ein Glück, keine Bombe geht hoch. Morgen geht die Bombe hoch von der Tobi und das Bo. Weiter mit richtigen Volksliedern, die allerdings etwas anders dargeboten werden von den Original Buam. Eine lose Zusammenstellung oder Zusammensetzung von Kölner Musikern unter anderem. Man hört ihn direkt raus, Hans-Jürgen Zeltinger auch mit dabei. Ich meine, dass unsere deutsche Sprache schön genug ist und dass wir uns unsere Musik nicht aus dem Ausland holen müssen. Und deswegen singe ich nur deutsche Lieder. Ich bin schon seit Jahren verliebt in Rosamunde. Ich denke jede Stunde, sie muss es erfahren. Ich seh ihre Lippen mit dem frohen Lachen. Möchte alles machen, um daran zu leben. Aber heute bestimmt geh ich zu ihr. Und da hab ich ja genug dafür. Ich trete einfach vor sie hin und sage ihr Liebe, wie ich bin. Sag sie dann noch nein, ist mir egal. Denn ich warte nicht auf ein anderes Mal. Ich nehm sie einfach in den Arm und sage ihr mit meinem Charme. Rosamunde, glaub mir, auch ich bin dir treu. Jetzt zur Stunde, Rosamunde. Die dunkle Seite der Alm, so nennt sich ihr aktuelles Album. Hört man auch so ein bisschen den Witz heraus. Das waren die Originalbuben mit ihrer Version von Rosamunde. Von dieser Gruppe im Laufe des Programms auf jeden Fall noch mehr. Weiter mit etwas ernsteren Klängen. Dilemma heißt die CD der folgenden Band, Die Fremden. Und der folgende Song heißt Der Tanz. Lieder, die sich ernst nehmen, das waren die Fremden mit Der Tanz. Weiter geht's mit den Aeronauten, die auch nicht gerade lustige Lieder schreiben, mit dem Song Der Alte. Hinter dir beobachtet dich. Er hängt aus seinem Fenster raus, ob es regnet oder nicht. Er zündet sich Zigaretten an und legt sie sich auf die Fensterbank. Er wartet, bis sie ausgehen, und dann steckt er sich eine neue an. Und der Alte auf der Fensterbank, er hängt aus seinem Fenster raus und er denkt sich irgendwas. Einen Haufen alten Krempel, einen Haufen alten Kram, den niemand mehr verstehen kann. Thank you. macht ihr seinen Schrottplatz, auf dem nichts mehr zusammenpasst. Und wenn du ihm erzählst, was heute ist, dann guckt er dir zu und versteht dich nicht. Denn du bist nur ein Schnösel mit irgendwelchem Schnöselkram. Du laberst vor dich hin und weißt, dass dich niemand verstehen kann. Und der Alte auf der Fensterbank, er hängt aus seinem Fenster raus und er denkt sich irgendwas. Einen Haufen alten Krempel, einen Haufen alten Kram, den niemand mehr verstehen kann. Verstehen kann. Kehlchen. Haubenlerche. Der Dompfaff oder Gimpel. Grünfink. Das Trommeln des Buntspechts. Sample-Kunst mit Klaus Kinski-Zitaten. Das war SMC aus Köln mit Reanimation von ihrem aktuellen Album Fuzzy Sets. Weiter geht's mit deutschsprachiger elektronischer Musik. Ebenfalls hier aus dem Umland stammt die Formation Die Maschine, die allerdings wesentlich direkter zur Sache gehen mit dem folgenden Titel Friss oder Stirb. Musik Nicht gerade zimperlich, friss oder stirb von Die Maschine, von diesen elektrischen Klängen wieder zu handgemachter Musik. Hier sind die Nuts. In diesem Leben ist zu leben, noch nach irgendwas zu streben, nur zu reden, nur verblöden, nur beheben und wir reden, zu reden, nur verblöden, nur beheben und wir reden, streben, nur noch leben und dazu noch euren Segen. War's das schon? Mein Gott, war's das schon? Keine Lust auf diesen Laden, darfst mich fragen, dass du klagen, was ich sagen, muss dich plagen, darauf hab ich keine Lust. In diesem Leben ist daneben noch nach irgendwas zu streben. War's das schon? Mein Gott, war's das schon? Sei mir selbst Brot im Spiel. Schon zu viele mitgemacht und auch erleben mitgemacht. Warum lässt man sich betrügen? Ist es etwa das Vergnügen, sich ein Leben zu erlügen, sich mit allem zu begnügen? Hat denn keiner mehr die Sehnsucht nach einer Revolution? Mein Gott, war's das schon? Mein Gott, war's das schon? In diesem Leben ist ein Leben noch nach irgendwas zu streben, nur zu reden. Auf was gesagt, daran niemand nachgefragt. Seinem Selbstbrunnen spielen im Arm. Schon zu viele mitgemacht und auch ein Leben mitgebracht. Warum lässt man sich betrügen? Ist es etwa das Vergnügen, sich ein Leben zu erlügen, sich mit allem zu begnügen? Hat denn keiner mehr die Sehnsucht nach einer Revolution? Mein Gott, war es das schon? Mein Gott, war es das schon? Das war zuerst einmal die Nuts mit dem Stück War's das schon und dann im Anschluss eine Band, die nennt sich einfach Die Regierung mit dem Stück Alles gar nicht wahr von dem Sampler Sturm und Twang, von dem wir im Laufe des Programms auf jeden Fall noch mehr hören werden. Jetzt weiter mit einem Phänomen, früher nannte man das Neudeutsche Welle, mittlerweile heißt es Neudeutsche Dance Music, wie auch immer, auf jeden Fall ganz hoch in den Charts vertreten und gar nicht so umsonst, finde ich. Computerliebe. Menschen sind total verliebt, voll auf Liebe programmiert, mit Gefühlen. Schaltet nicht ein und schalt nicht aus, die Gefühle müssen raus, ganz egal was dann passiert, ich brauch nie. irgendwo was Transzendentes, diese Version von Computerliebe von Das Modul. Aber auch große Namen sprangen in den letzten Monaten so auf den Trance- und Techno-Zug. Leute, die eigentlich normalerweise mit dieser Musik gar nichts zu tun haben, haben trotzdem dieses Wagnis oder sind dieses Wagnis eingegangen. Und teilweise muss ich hier wirklich sagen, mit Erfolg. Ein gutes Beispiel ist Herbert Grönemeyer mit Morgenrot im Trance-Mix. Wasser bis zum Mal zu stehen. Werde Sarit und Zeit, die ein Netz ausbreitet. Stell mich bitte Richtung des Lebens. Das war Morgenrot im Trance-Mix von Herbert Grönemeyer von seiner CD Cosmic Chaos. Und um diese Stunde zu beenden, das letzte Stück kommt von Fettes Brot, optimal geschmacksneutral. Nach den Nachrichten gibt es eine weitere Stunde im Soundcheck mit deutschsprachigen Songs. Optimal geschmacksneutral. Optimal geschmacksneutral. Optimal geschmacksneutral. Ein Geräusch, er wird wach und er fragt sich wieso. 6:35 gute Laune Radio. Sein Tag beginnt und er wird so sein wie alle Tage sind. Denn sein Weg ist immer gerade und es bläst kein Gegenwind. Es geht er duschen, dann geht er Zähne putzen, dann rasieren und dann das Aftershave von Weihnachten benutzen. Dann gießt er Kaffee in die Tasse, in die er es jeden Morgen gießt. Dann nimmt er sich die Zeitung, die er jeden Morgen liest. Dann steigt er in sein Auto, wie immer. Immer. Und dann fährt er ans Büro, wie immer. Immer. Dann sitzt er an seinem Tisch, wie immer, wie immer. Keine Veränderung, es wird nicht besser und nicht schlimmer. Der 8-Stunden-Arbeitstag nimmt so seinen Lauf. Er kopiert und notiert und schreibt wichtige Sachen auf. Und er macht und er tut und dann ist es 17:30. Dann kann er nach Hause gehen, denn er war heute wirklich fleißig. Zu Hause angekommen, zieht er seine Hausschuhe an, nimmt die Fernbedienung und dann ist der Fernseher dran. Es gibt seinen Film und dann guckt er ein paar Serien mit Sonne, schönen Menschen, ist ja fast zu gut. Dann legt er sich ins Bett und er macht sich keine Sorgen. Denn heute war wie gestern und gestern war wie morgen. Das war Müller Nachname und Vorname Karl. Und er ist optimal geschmacksneutral. Optimal geschmacksneutral. Optimal geschmacksneutral. Optimal geschmacksneutral. Herr Meier liest seit ungefähr 5 Jahren keine Zeitungen mehr. Doch mag er Modellbauanleitungen sehr. Es wär eher ein Wunder, wenn man ihm begegnete im Wahllokal, obwohl es den ganzen Tag regnete. Segnete Gott den Knaben mit besonderen Gaben. Muss dieser sie wieder verloren haben. Umso farbenfroher ist sein Job als Beamter. Eigentlich ist er kleinlich, doch manchmal verschlammt er auch Akten, die sind da plötzlich unauffindbar. Zum Glück ist er als Staatsangestellter unkündbar. Herr Günther Meier, im Prinzip nicht unbeliebt. Allerdings bemerkt er auch schon, dass es ihn überhaupt gibt. Er schiebt mir so die ruhige Kugel, hasst den ganzen Jubel und Trubel. Hätte für sowas gern ein Double. Der Rubel rollt, auch ohne sein Zutun. Wenn er sich einmischte, wem würde das gut tun? Gudrun, die meint auch: Schuster, bleib bei deinen Leisten. Den Leuten geht's doch gut, zumindest den meisten. Was draußen in der Außenwelt geschieht, ist ihm egal. Er ist optimal, geschmacksneutral. Optimal, geschmacksneutral. Optimal, geschmacksneutral. Optimal, geschmacksneutral. Nun, wir sind aber noch nicht fertig, wenn ihr Herrn Schmidt noch nicht kennt. Der Mann, der kompetent jeden Trend nach rennt, keinen Trend verpennt. Er findet heute richtig scheiße, was er gestern prima fand. Er findet heute richtig scheiße, worauf er noch gestern stand. Anhand von Modemagazinen sucht er seinen Stil. Erstens sieht er aus wie alle und zweitens kostet das sehr viel. Heute mag er Grunge und morgen Techno. Er hört die ganzen Charts rauf und runter den Dreck, so dass Herr Schmidt zwar fit gerade in der Hitparade ist, den Mist konsumiert und dann vergisst er die Lieder wieder und auch seine Klamotten. Es ist ihm eben wichtig, in der Disco abzuhocken, wie die Motten das Licht und die Pickel das Gesicht. Zielsicher und dumm schwirrt er herum und besticht wieder mal durch Unauffälligkeit, wie ich das hasse. 1, 2, 1, 2. Er findet's richtig klasse. Farb- und geschmacklos, noch blasser als stilles Wasser. Es war abscheulich, als ich ihn neulich auf der Straße traf. Sagte ich, ich hätte da nen Tipp. In den Staaten wären jetzt Sandalen richtig hip. Heute sah ich ihn wieder, er stand grad vorm Hallenbad. In Lederschlappen bei Schlappen, minus 14 Grad. So strunzdumm zu sein, wär für mich ja eine Qual. Er ist eben optimal geschmacksneutral. Optimal geschmacksneutral. Optimal geschmacksneutral. Optimal geschmacksneutral.